Упражнение 13, страница 56. Haben Sie einen neuen Teppich gekauft? Haben Sie diesen Teppich in Ihr großes Wohnzimmer gelegt? Wollen Sie Ihren halbhohen Tisch vor die Liege stellen? Haben Sie das Haus Ihres jungen Kollegen schnell gefunden? Liest Anna eine neue Zeitschrift? Nehmen Sie dieses Buch für Ihren kleinen Sohn? Haben Sie für die Kontrollarbeit eine gute Note bekommen?